Abschnitt 25 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 193. Einst sang, jetzt klag ich, aber ich gewinne in Klagen jetzt, wie einst in den Gesängen. Nicht an der Wirkung, an der Ursach hängen, berauscht von Hoheit alle meine Sinne. Nicht, dass mir je mein gleicher Mut zerrinne, bei Sanftmut, Härte, süßen, rauen Klängen. Gern trag ich alles, keine Bürden drängen, mich, dass ich je zu beugen mich beginne. Und mögen mit mir wie gewöhnlich schalten Amor und Laura, Menschen und Geschicke. Stets fröhlich sei mein Herz, mein Auge helle, und lebend, sterbend, schmachtend werd ich halten, mich für den meistbegünstigsten vom Glücke, so süß ist meiner Bitterkeiten Quelle. Ende von Abschnitt 25.